Mixo. MacLeod, was für ein Beat. Zu viele tun auf Member, doch wo ist die Ware? Samba, Loco, Member kommen von der Straße. Wir machen, was wir wollen, guck, wir bringen Skandale. Die beiden wieder so, wieder voll Randale. Donner in Berlin, suchen Maschkan. Der Block ist aggressiv, guck auf die Vorwand. Stimmung negativ, kalter Asphalt. Den Gauner in Berlin suchen Asphalt. Sammler, guck, mein Bruder, er ist echt Negro. Lusso, Loco, Member, ich bin echt Negro. Gang, wir sind auf Jackie, nicht auf Flex, Negro. Berlin City, alle Brüder, echt Negro. Puto 030, gib mir Jackie bloß Red Bull. Guck, der Loco fühlt sich wohl. Früher hoch nur gestohlen. Negro, werde besser an. Ich bin für den Scheiß gebrannt. Meine Seele längst verloren, doch ich geh den Weg nach vorn. Zu viele tun auf Member, doch wo ist die Ware? Samba, Loco, Member kommen von der Straße. Wir machen, was wir wollen, guck, wir bringen Skandale. Die beiden wieder so, wieder voll Randale. Ra, weil wir real sind, der Salame. Loco, gib mir Wodka, gib mir Hennessy. Ra, ich bin dein gottverdammter Enemy. Loco, weil wir real sind, der Salame. Ich komm in den Raum, alle Augen sind auf mich gerichtet. Weit und breit keine Seele hier, die mich vernichtet. Ra, lag, ich bin Watt auf Kommando. Lucio hält mich ab im Ferrari oder Lambo. Raso durch die Schnellstraßen, der Bulle stellt Fragen. Keine Zeit, Katalea will ein Pelz tragen. Frisch geduscht, Klappmesser in der Calvin Klein. Lichterfelde 45, wir werden Helden sein. Im Jogginganzug von Prada. Braun gebrannt und die Augen so wie Lava. Ja, ich bin so Tony Montana, Copacabana. Ich und mein Negro, Jackie und Cigara. Zu viele tun auf Member, doch wo ist die Ware? Samba, Loco, Member kommen von der Straße. Wir machen, was wir wollen, guck, wir bringen Skandale. Die beiden wieder so, wieder voll Randale. Ra, weil wir real sind, der Salame. Loco, gib mir Wodka, gib mir Hennessy. Ra, ich bin dein gottverdammter Enemy. Loco, weil wir real sind, der Salame. Zu viele tun auf Member, doch wo ist die Ware? Samba, Loco, Member kommen von der Straße. Wir machen, was wir wollen, guck, wir bringen Skandale. Die beiden wieder so, wieder voll Randale. Ra, weil wir real sind, der Salame. Loco, gib mir Wodka, gib mir Hennessy. Ra, ich bin dein gottverdammter Enemy. Loco, weil wir real sind, der Salame. Ra, weil wir real sind, der Salame. Loco, gib mir Wodka, gib mir Hennessy.